1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie, Sie. Dennis, Sie. Wohnzimmer. Ihr hattet mir doch versprochen, mit mir mal ins Kino zu gehen. Ja. Und am Donnerstag kommt Bridget Jones Baby. Alter. Ich bestell online schon mal Karten. Also, ich freue mich auf Donnerstag. Ja, ich mich auch. Ich hoffe, dass mir bis dahin nichts passiert. Ich gehe jetzt mal bei Rot über die Ampel. Tschüss. Oh, Bridget Jones Baby. Das erinnert mich daran, als wir mal ein Baby gesittet haben. Das Baby schläft irgendwie nicht. Sing doch ein Kinderlied. Okay, ich weiß eins. Go, go, Power Rangers! Das schläft ja immer noch nicht. Vielleicht muss ich lauter singen. Dennis, ich muss das Karten abholen an der Kinokasse vorher mit dir üben. Also, ich bin jetzt wohl der Kunde. Okay, und ich bin wohl die schöne Frau an der Kasse. Okay. Hi, ich heiße Manuel und will 3 Karten für Donnerstag abholen. Und sie sind voll schön. Ja, dann gehen Sie doch lieber nicht ins Kino, sondern mit mir was trinken. Ja, das wäre voll toll. Dennis, ich kann nicht mit dir ins Kino. Ich hab ein Date. Yeah! Hurra! Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de